Bin ich insofern gespannt, dass ich mich frage, wie es wohl sein wird, wenn ich dort ein Jahr war und vielleicht gerade so richtig angekommen bin und mich eingefunden habe, die Menschen dort kennengelernt habe und dann wieder zurückkomme in das alte Gewohnte quasi und hier Menschen treffe, für die einfach ein normales Jahr vergangen ist.